die Direktion Gwangju Süd-Solla, die Direktion Daejeon, die Direktion Süd-Gyeongsang und die Direktion Ulsan als die regionalen Direktionen des Südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni beriefen am 4. Juli jeweils Pressekonferenzen ein und begrüßten den Vorschlag der gemeinsamen Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen der TVRK, einen gesamtnationalen großen Einheitskongress abzuhalten.